ohne Hitler und ohne Hitlers Krieg wäre ja kein einziger dieser Herren das geworden, was er dann war. Oberst oder General oder Generalfeldmarschall. Die Luftwaffe und die U-Boot-Flotte und die riesigen Panzerarmeen haben diese Herren ja einzig dem deutschen Faschismus und seinem Führer Adolf Hitler zu danken gehabt. Und sie haben alle ausnahmslos gewusst, was Deutschland und was vor allem das deutsche Volk dafür in Kauf zu nehmen hatte. Den Preis haben die Herren in Rechnung gesetzt. Die Generalität wusste, wer Heinrich Himmler war und was die Gestapo getan hatte und tat. Für mich war die arrogante Herablassung, mit der diese Herren das rüde Fußvolk der Nazi-Bewegung betrachteten, und auch die Distanz, die da immer vorgegeben wurde, nur reine Zwecklüge, mit der sie ihr Gewissen beruhigten.